So, meine Lieben, bevor es jetzt wirklich losgeht, ein kleiner Disclaimer. Wer nicht weiß, was ein Disclaimer ist, mit diesem kleinen Soundschnipsel vorab nehmen wir, David und Roman, Abstand von allem in der Zukunft Gesagten. Vor allem, was diesen Podcast angeht. Wen es stören sollte, dass Roman und ich über Religion, Katholizismus, Kirchen, Jesus und Gott reden und das alles in Frage stellen und mit gefährlichem Halbwissen zuschmeißen, der hört bitte diesen Podcast nicht an. Ansonsten zuhören, neugierig lauschen und bilde dir ein Fazit. Der Rest kommt gleich. So, das war's von mir. Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Bis später. Tschüss. Jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt geht's los. Die Musik ist schon da. Ciao, ciao. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Das ist, ich glaube, das ist die Folge 10. Wir haben ein kleines Jubiläum. Mhm. Wir haben echt ein Yippie, da, da, da, da. Vielleicht spielt sich hier jetzt gerade ein Jingle ein oder so. Keine Ahnung, was da nachher noch zaubert. Herzlich willkommen zum Ja oder Nein Podcast mit Roman und David. Heute die 10. Folge, wie schon gerade gesagt, und wir beschäftigen uns mit einem sensationell aktuellen Thema. Das trifft den Zeitgeist immens, denn wir sprechen heute über Jesus. Und zwar echt Jesus, was so viel heißen soll wie: Gab es den Typen wirklich? Das, was er getan hat? Ernsthaft? Geboren an Weihnachten und so? Alles Fragen über Fragen. Und Roman und ich werden zum Schluss zu dem Fazit kommen und werden euch natürlich sagen, was Sache ist. Aber jetzt habe ich vollkommen vergessen, Roman überhaupt die Chance zu geben, Hallo zu sagen, richtig? Hallo! Gut, ja. Das war's? Alles? Das war's. Das war die Begrüßung. Hier bin ich und die Zeit. Nein, läuft. Gottes Willen. Wir müssen doch sagen, wie es geht. Stimmt, erklär mal. Ja, Roman und ich sitzen also jetzt hier zusammen und reden 15 Minuten lang über ein Thema. Genau, wir wägen Pro und Kontras ab, schreibt mir die vielleicht auf oder auch vielleicht nicht. Und zum Schluss ziehen wir beide für uns selbst ein Fazit und dir geben wir dann die Möglichkeit, auch ein Fazit zu ziehen. Und du darfst dann für dich selber entscheiden, Jesus echt oder unecht. Genau. Ja. Okay, und die Zeit läuft, wenn Roman sagt... Und los. Und los. Ich hab echt was vorbereitet. Ja, hau rein. Ja, pass auf. Also, das ist ja... Die Frage hat mich ja beschäftigt, ne? Weil jetzt ist Weihnachten und so und auf vielen Weihnachtsmärkten findet man ja Krippen und Kinder spielen die Weihnachtsgeschichte und so. Mhm. Und da geht es ja um die Geburt von Jesus. Ja. Hast du bestimmt schon mal gehört. Mhm. Genau. Und da gab es diesen Stern am Himmel und da kommen irgendwie so heilige drei Könige. Ja. Die bringen Weihrauch und Myrrhe und so ein Kram und schmeißen das auf eine Krippe und da liegt ein Kind drin. Und das Kind ist anscheinend Jesus. Mhm. Ja, und Maria, die damalige Marina, hat ihn wohl geboren, allerdings unbefleckt. Boah, also, da habe ich voll den Witz, voll den Dreck. Ja, welchen Witz? Da sagt der Jesus so, ja, meine Mutter, die war Jungfrau, als sie mich geboren hat. Und dann sagt der andere, der sagt, ja, deshalb waren auch drei Typen mit Geschenken bei dir da. Checkt. Okay, ich verweise hier jetzt auch nochmal auf den Disclaimer am Anfang, wer den nicht ganz gehört hat. Ich werde den nachher noch einsprechen. Ja, bitte hört euch das an und nehmt das alles hier nicht ganz zu ernst. Witz. Ja. Oh meine, also das war jetzt gerade die Einleitung. Weihnachtszeit, Krippen, Christkind, alles wahr oder nur eine Geschichte. Was wissen wir überhaupt? Also, wir wissen, es gab einen Urknall, dann gab es die Sintflut, ein Bastkörbchen, in dem Jesus da... Ich weiß nicht. Und dann gab es die Maria und dann gab es den Jesus plötzlich. Mhm. Also unbefleckte Empfängnis. Was hat Josef dazu gesagt? Also jetzt mal angenommen, das war so. Maria war mit Josef liiert. Mhm. Was meinst du, was er gesagt hat? Keine Ahnung. Der dachte sich, was soll der Scheiß jetzt? Also die Sache ist ja, Maria kam zu ihm und so, hey du, ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Richtig, die hat sich aus der Apotheke einen Schwangerschaftstest geholt und schwuppdiwupp. Und dann Josef fragt so, ja, also wenn ich mir vorstelle, ich würde konfrontiert mit meiner Ehefrau, die plötzlich zu mir kommt und sagt, sie ist schwanger, aber sie sagt, da war kein Typ im Spiel, dann würde ich auch sagen, hey, Alte. Na, sie war ja noch Jungfrau. Ja, das meine ich, ja, aber das ist ja nochmal krasser. Also die waren verheiratet und haben noch nie und dann plötzlich kommt irgendjemand, funkt dazwischen und Maria ist schwanger. Also ich hätte mich total angepisst gefühlt. Komisch, auf jeden Fall. Und dann hat er echt noch die Energie, um mit der von Hotel zu ziehen. Und die Schwangere, der hat die ja durchgezogen. Ja, klar. Also der hat die, ich meine, durch die Situation gezogen. Okay. Also der hat die durch die Situation, ist mit der von Tür zu Tür und so. Und dann sind die zusammen in Schuppen. Anstatt dass er sagt, hey, mach das alleine oder such, geht zu dem Typen. Ja, und vor allem Gott, also der ja anscheinend, ich meine, hey, ganz im Ernst. Der muss im Spiel gewesen sein, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, schon. Und der hat garantiert Tricks drauf. Deswegen wahrscheinlich, ja, unbefleckt. Trotzdem alles sehr strange. Also wir wollen hier zu einem Fazit kommen. Wireless. Ja? Alles wireless. Übertragung. Das ist so geil, das ist so geil, Wireless, das ist geil. Okay, Wi-Fi. Ja. Weiter geht's. Also warte mal, bei den Stichworten Christkind, Heilige, Drei Könige, das hatten wir schon. Ja, bei den Drei Königen war kein Burger King dabei, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. Okay. So, dann gehen wir mal weiter auf die Situation ein. Okay, also Jesus wird geboren, Christkind, alles richtig fies und übel, ja? Mhm. Aber der Winter war ja auch irgendwann vorbei und Jesus ist dann aufgewachsen. Ja. Mit den Eltern an der Hand, also Vater Josef und Maria so. Und die haben den jetzt erzogen. Da ist die Frage, anti-autoritär, autoritär. Mhm. Ja, und wie war er denn so als Kind und Jugendlicher? Was meinst du? Also wir versuchen ja jetzt rauszukriegen, gab es ihn. Aber irgendwie kam, also ich bin ja ein völlig ungebildeter Mensch, was diese Geschichte oder biblische Vorgänge angeht. Na, ich doch auch. Ja, schon, aber das ist ja dann gut. Aber das ist auch gut so, weil wir gehen völlig neutral an dieses Thema ran und nutzen bloß das Wissen, das wir haben. Mhm. Okay, ich muss mal gerade, ja, nee, passt. Okay, und was hat er wohl als Kind und als Jugendlicher gemacht? Hat er mit anderen Leuten in der Wüste im Sandkasten gespielt? Oder hat wahrscheinlich, er war ein ganz normales Kind wie jedes andere. Ja, sagst du. Sagst du, aber wenn man sich sagt, okay, ja gut, bleib mal dabei. Er war ein ganz normales Kind. Ja. So, und da haben sich jetzt zwei gestritten. Ist er jetzt dazwischen gegangen oder hat er es eher gelassen? Ich meine, das hilft uns jetzt nicht für Pro und Contra, aber ich versuche halt einfach nur mal ein bisschen auf diesen Charakter einzugehen. Jesus, wie war der wohl so als Steppke? Also logisch, theoretisch ist er wohl dazwischen gegangen und hat den Streit geschlichtet. Hat er dabei... Weil er gutmütig war oder... Was auch immer. Ja, das ist nämlich die Frage. Hat er Gutmütigkeit schon von jeher in sich gehabt oder hat er durch Streitschlichtung und die damit einhergehende auf die Fresse? Ja, weil garantiert, wenn du gehst in den Streit rein, ja, und versuchst hier zu deeskalieren, dann sagen so kleine, aufwachsende Jugendliche bestimmt auch, hey, du Pisser. Ja, genau, hey, ich schlag dich weg. Ja, und dann haben irgendwelche, ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, so, und dann, wie hat es sich als Jugendlicher zum Beispiel? War er in der Pubertät? Hat er Bock auf Mädchen gehabt? Wahrscheinlich, wie jeder Jugendliche auch. Ja, schon. Aber davon weiß man nichts. Nee, das wird nicht das erzählt. Ist nicht das, dokumentiert. Das wird nicht erzählt. Nein. Dann, wo es anfängt, war, als er Ausbildung gemacht hat, okay? Was hat der gemacht? Zimmermann. Ach, stimmt. Der ja. ist Zimmermann geworden. Aha. Ja, also hat er diesen schwarzen Frack angehabt mit den Knöpfen und so, mhm, und ist von Dorf zu Dorf und hat sich dann irgendwelche Aufträge herangekarrt. Genau. Ja? Oder war der, nee, Tischler war er vielleicht? Nee, ich glaube Zimmermann. So wie du sagst, ja. Zimmermann oder Tischler. Also hat mit Holz gearbeitet. Ja. Ist ja nicht schlecht. Okay, aber dann ich kam... Ich und mein Holz. Okay, ja, ich versuche mir das... Ja, gut, okay. Also beleuchten wir weiter. Dann hat er sich entschieden, selbstständig zu werden. Mhm. Okay, und hat gesagt, hey, als Erlöser wäre doch ganz cool. Ja, klar. So, und dann ist er rumgelaufen und hat hier einen auf Erlösung gemacht. Allerdings ohne großen Erfolg, wenn man sich das Finale anguckt. Ja. Und da sind wir jetzt schon wieder... Wann war denn das eigentlich? Ostern ist er gehängt worden. Nee, gekreuzigt. Ja, nee, Ostern. Na Ostern? Halt, stopp. Der ist jetzt an Weihnachten auferstanden. Nee, Alter, der ist ja geboren. Halt, stopp. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Guck, und das, wir wissen nämlich einen Scheiß. Nein, ja? Wissen wir auch nicht. Also nee, der ist... Stimmt, Ostern. Ostern, ja. Genau. Ostern. Und um Pfingsten ist er, glaube ich, auferstanden. Oder war das davor? Oder danach? Also eins von den beiden. Also der hat auf jeden Fall Tricks drauf gehabt. Was mich zum nächsten Punkt bringt und dann... Also, er hatte keinen großen Erfolg als Erlöser, weil ich meine, wir sind Menschen, so wie wir sind. Und das ist jetzt nicht unbedingt der richtige, evolutionäre, geile Effekt gewesen, den er gehabt hat. Wir lesen zwar Bücher und so, also Bibel, manche. Aber wenn man sich daran hält, kommen wir auch nicht wirklich auf den grünen Zweig. Mm-mm. So, wir haben noch 8 Minuten. Sorry, ich versuche jetzt trotzdem weiter zu beleuchten. So, er hatte vielleicht ein paar Highlights als Illusionist. Mm-hmm. So von wegen Zauberei, hier mal ein Trick, da mal ein Trick. Aber da weißt du auch nie, waren das Statisten? Hat er sich die Dinge ausgedacht? Hat er versucht zu performen? Ich meine, er hatte echt Eindruck gemacht. Er ist rumgegangen und gesagt, hey, du bist blind, du kannst jetzt wieder laufen. Bam. Ja? Und dann ist er einfach gelaufen, zwar gegen die nächste Wand, aber, ja. Da übrigens mal da war so ein Artikel in der Bildzeitung, ich habe mich so scheps gelacht. 2 Artikel in derselben Bildzeitung, da war ich noch bei den Grünen. Dass du die Bildzeitung gelesen hast. Ja, ja, da war ich bei den Grünen, da lag die rum, in der Parteizentrale. Mhm. Man nannte das Mannschaftsheim innerhalb der Kaserne. Und da lag also immer die Bildzeitung aus und 2 Artikel. Einer davon war Golfer ertrunken, also beim Golfspielen, und der war so sauer, weil irgendein Putt nicht geschafft hat oder irgendein Loch nicht getroffen hat, dass er seine Golftasche genommen hat und die in den Tümpel geworfen hat. Wo dann hinterher gesprungen. Die ist untergegangen und da ist ihm eingefallen, er hat seine Autoschlüssel da drin vergessen, ist da hinterher getaucht und dabei ertrunken. Und dann die 2. Geschichte war die, ja Gott, genau, richtig, so ein Typ aus Indien, glaube ich, war blind, ist aus Versehen gegen eine Tür gelaufen, konnte wieder sehen, war aber stattdessen taub. Aha. Ja, also die Bild-Zeitung erzählt Wahrheit und Jesus war ein Illusionist. Aber das war es auch schon. Wann hat er sich entschieden, den Job als Erlöser anzunehmen? Das ist wirklich die Frage. Mhm. Also der ist jetzt Zimmermann gewesen und dann? Dann hat er sich gedacht, ja, wäre ja nicht cool. Dann ist er vielleicht auch gegen die Wand gelaufen und dann ist ihm der Blitz gekommen. Tada. Du weißt es nicht, richtig? Nee. Oder ist ihm ist Holz auf den Kopf gefallen? Wahrscheinlich. Ja, schon. Wir driften hier ein bisschen ab. Eigentlich sollen wir eine Antwort finden. Echt, Jesus. So, jetzt habe ich meine ganzen Fragen und vielleicht teilweise sogar auch schon Argumente vorgebracht. Gab es denn Jesus wirklich oder ist das nur eine Figur der Fiktion? Hm. Was meinst du? Schwierig. Was spricht denn dafür, dass es ihn gab? Wir haben die Bibel. Ja, wir haben Aufzeichnungen, wir haben die Bibel. Filmdokumentation gibt's nicht. Es gibt anscheinend, ja schon, er hängt überall in den Kirchen. Aha. Ja, wenn man, also, und vor allem, das ist ja auch krass, ne? Wir hängen den an ein Kreuz. Schlimm. Ja, eigentlich total makaber, das ist super makaber. Und die Katholiken trinken auch sein Blut, was total krass ist, ja. Und essen den Leib. In Form von Wein. Ja, extremer Kannibalismus, finde ich. Also, wenn man das jetzt nochmal anguckt. Es wäre eigentlich fast besser, es hätte ihn nicht gegeben. Weil sonst wäre er echt traurig darüber, was wir jetzt mittlerweile mit ihm anfangen. Aber wirklich. Ja, das wäre echt krass. Aber wir so richtig, können wir uns dem Thema annähern? Könntest du, also... Was wollen wir mit dem Thema eigentlich sagen? Ich will rauskriegen, ob wir auf Basis des Wissens, das gestreut wird und das wir jetzt haben als Unbeteiligte, ja, können wir ein Statement machen und sagen, ja, auf Basis der Informationen, die wir haben, gab es den Typen. Oder es gab ihn nicht. Glaubst du an sowas wie Wunder? Nicht wirklich. Wieso nicht? Weil ich das, was ich nicht sehe, nicht erklären kann, auch nicht glaube. Aber da gibt es ja auch geschichtliche Aufzeichnungen aus Geschichtsbüchern, die du auch nicht erklären kannst, die auch nicht sehen kannst, aber die sind anscheinend trotzdem passiert. Das glaubst du die sein. Dann? Ich meine, dass Napoleon sowas wie ein großer Herrscher war, könnte man ja auch als Wunder bezeichnen. Aber naja, man interpretiert ja auch ganz viel rein in der Geschichte, das muss man auch bedenken. Ne? Und natürlich könnte man Jesus jetzt in der Zeitraffer, in der es damals gespielt hat, passiert ist, auch rein interpretieren. Bestimmt war er da und hat irgendwas veranstaltet und in die Richtung... Aber man hat ihn vielleicht mehr gehypt, als er eigentlich war. Hat man den dort schon gehypt oder haben wir uns das im Nachhinein oder haben sich die Propheten oder was auch immer das erst im Nachhinein einfallen lassen? Ich glaube, das ist erst im Nachhinein viel krasser gehypt worden, als es im Zeitpunkt überhaupt war. Das ist nämlich bestimmt so eine Geschichte, dass war irgendjemand, da war ein Typ, ja, lass ihn mal Jesus geheißen haben. Und er war vielleicht ganz cool drauf. Ja. Und hat vielleicht eine Botschaft gehabt. Der hat so einen Spirit gehabt und eine Message. Verstehst genau, du? Der hat voll den Flow drin. Ja, genau. So, und dann ist es, wie es immer so ist. Die Leute erzählen sich davon. Und dass die Geschichte immer geiler wird und immer noch interessant bleibt, dichtet man was dazu und dazu und dazu und dazu und macht mehr draus, als es eigentlich war. Ist es das? Ja, das kann schon sein. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 4 Minuten. Ja, das ist okay. Also, jetzt sind wir gerade drin. Okay, was spricht denn völlig dagegen, dass es ihn gegeben hat? Gibt's irgendwas, wo man sagen, nee, das geht einfach nicht? Zum Beispiel dieses, beleuchten wir mal den Stern zum Beispiel bei seiner Geburt. Ja? Gab's tatsächlich irgendwie sowas? Kann man sich das vorstellen? Ich meine, die Leute glauben das ja. Die glauben, weißt du, du erzählst denen, da ist einer geboren worden und am Himmel war ein Stern mit Schweif und ein Komet oder whatever. Ja, bestimmt war da ein Komet, der zufällig mal vorbeigeflogen ist. Ja, aber war der tatsächlich, also das ist ja auch so, okay, was ein Zufall, ja. Oder ein heller Stern. Michael Mittermeier hat das ja mal relativ gut mit seiner Stoned-Geschichte so. Echt? Ja, ich weiß nicht. Und dann Leute zu heilen, so das gibt es ja auch heute. Ja. Ja, glaubst du diese Geschichten? Nicht wirklich. Also ich kann es mir nicht vorstellen. So Spontanheilung. Also natürlich ist die menschliche Psyche was richtig Geiles und wenn man wirklich an irgendwas mega krass glaubt, dann passieren bestimmt irgendwelche Vorgänge, die das Ganze zulassen. Aber so wirklich will ich da nicht dran glauben. Der Glauben ist ja auch irgendwo ein Halt. Verstehst du? Die Leute glauben an was, weil sie Halt brauchen. Okay, das ist ein guter Ansatz. Was bringt ihnen das denn jetzt an so eine Figur wie Jesus zu glauben? Meinst du, das bringt was? Also, du sagst gerade Halt und Sicherheit. Ja. Könnten sie diesen Halt und diese Sicherheit nicht anders kriegen, anstatt an so eine Figur, an eine Figur zu glauben, die es vielleicht gegeben hat oder vielleicht auch nicht? Weil ich meine, das ist ja alles so wischiwaschi, das ist so schwammig, so un... Das ist nicht... Verstehst du? Ja. Deswegen bringe ich dieses Thema, weil ich es einfach... Das ist so... Okay, da irgendjemand sagt irgendwas und alle glauben es und rennen hinterher. Und da eine ganze Kultur wächst auf diesem Krempel. Ja. Ja, ist das... Und dann kann man den Leuten was an die Hand geben, also wir hier, ja, als Priester. Mhm. Ja, wir sind jetzt hier als Priester. Und Roman, deine Message. Bam. Ja, ich denke auch, es hing... Also die Leute damals waren ja arm. Die hatten nichts. Es war Krieg, es war alles beschissen, Zerstörung, Boom. Und dann kommt einer, der sagt, ey Leute, es ist alles cool, wir schaffen das. Echt, war der Krieg? Natürlich war der Krieg. Wo war der Krieg? Also jetzt echt neu hier, so David fragt sich. Naja gut, ich weiß es nicht, aber aus der Vermutung heraus kann ich es mal sagen. Jesus war so ein Kriegskind. Nein, es, aber du weißt, es waren, also... Es waren ja eigentlich überall Konflikte und Römer und hier und da und alle schlachten sich gegenseitig ab und der Herrscher will den besiegen. Ja, Juden gegen Christen, das war das. War das oder war das spät? Das war doch später. Nee, das war erst später. Das war erst später. ihr seht, wir sind voll, wir sind voll im Plan. Oh, scheiße. Nee, auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, ja, ist, dass die Leute einen Halt gebraucht haben. Die wollten an irgendwas glauben, weil sie nichts hatten. Verstehst du? Aber ist das nicht früher? Ich glaube nicht, dass das früher so der Fall war. Ja, und ich glaube, das ist viel eher heute der Fall. Und dann hat es sich in die Epochen hochgetragen, weil es war ja später nicht besser. Und es ist heute auch noch beschissen. Also man kann sagen, Menschen waren immer Menschen, okay? Genau. Und Menschen waren immer verzweifelt, hatten immer Sorgen. Und dann gestern habe ich eine Doku gesehen und da waren sie in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro in diesen Slums da, ne? Und haben mit so einem Priester gesprochen, mit so einem katholischen Priester, und er meinte so, ja, die Leute, die brauchen einfach den Glauben, weil sie den Halt brauchen, weil sie nichts haben, die haben hier nur Leid, keine Kohle, nichts zu essen, alles beschissen, und die gehen in die Kirche, weil sie diesen Halt brauchen. Verstehst du? Ich verstehe. Oh mein Gott, ich verstehe, ich verstehe. Ja, nee. Die Zeit ist um. Oh Leute. Ey, 15 Minuten sind rum. Fazit. Das wird, drück doch mal auf Stopp. Stopp. Ich bin wirklich ein bisschen... Also das Fazit will ich ja jetzt hier echt mal hören von Roman. So zieh ich mich aus der Schlinge. Roman, echt Jesus? Fragezeichen? Sag mal was. Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber komm, los. Ja, bei mir hängt selber noch so ein riesen Fragezeichen im Raum. Ja, aber geht's angenommen, du müsstest dich festlegen, was du jetzt einfach mal musst. Ich muss das ja auch gleich tun. Soll ich zuerst? Ja, mach du. Komm. Also Leute, ohne jetzt die meisten von euch enttäuschen zu wollen, ja. Jesus hat's gegeben. Jesus ist geboren worden. Jesus ist aber garantiert nicht unbefleckt geboren worden. Jesus war ein ganz normaler Kerl. Wer sein Vater war, ist vielleicht nicht ganz geklärt. Aber einer Jesus, von den dreien, die mit den Geschenken da standen. Naja, vielleicht. Das will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, Jesus gab's. War bestimmt ein cooler Typ, deswegen wären die Geschichten über ihn wahrscheinlich nicht entstanden, wenn es kein cooler Typ gewesen wäre. Aber er war nicht das, was wir heute glauben. Ich denke... Jesus an sich ist keine Lüge, aber die Glorifizierung ist eine. Und wer Jesus braucht für sein Glück, der soll ihn verwenden. Genau, deswegen meine Sache, Jesus gab's, aber nicht als den großen Erlöser. Und was sagst du? Genauso sehe ich das auch. Ich glaube, vieles wurde natürlich hochgeschaukelt und reininterpretiert, aber es gab bestimmt einen Typen, der Jesus hieß. Und er war bestimmt auch ganz cool. Ich merke schon, wie bei uns die ja-oder-nein-podcast@gmail.com Adresse so einfach nur voll läuft. Liebe Leute, das war ein schweres Thema heute mit Roman und mir. Ja. Trotz alledem, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch und Roman natürlich auch eine besinnliche Weihnachtszeit. Genießt eure Geschenke, genießt die freie Zeit, genießt den Urlaub und wir hören uns bestimmt vor Silvester wieder. Vergesst nicht, den Ja oder Nein Podcast auf iTunes zu abonnieren, zu raten, lasst eine Bewerbung. Bei Facebook zu liken und zu teilen. Genau, und schreibt uns auch, wenn ihr selber Themenvorschläge habt, schreibt uns bei Facebook, da freuen wir uns drüber. Oder eine E-Mail an jaoderneinpodcast@gmail.com. Wir sind auch auf YouTube vertreten mittlerweile und vielleicht kommen wir auch demnächst mal mit einem tatsächlichen Performance-Video. Ne? Yes. Okay, Leute, das war's. Haben wir wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao.